1. Mir jam und Aaron kritisierten Moes wegen seiner kuskitischen Frau, die er geheiratet hat. 2. Sie orsaten die Frage, ob der Herr ausschließlich mit Moes sprechend nicht auch mit ihnen, was der Herr Vernarm. 3. Moes war jedoch ein Aussage gewöhnlich sanftmütiger Mann, sanftmütiger als all anderen Menschen auf der Oder. 4. Daraufhin befahl der Herr Moes, Aaron und mir jam unvermittelt, sich zum Offenbarung zelt zu begeben, woraufhin sie all drei dorthing gingen. 5. Der Herr stieg in einer Wolkensohl herab, stellte sich in den Eingang des Zeltes und rief Aaron und mir jam, woraufhin die beiden herausstreiten. 6. Erklart, wenn es unter euch einen Propheten gibt, offenbar ich mich in Dirch Visionen oder sprech in Traumen mit ihm. 7. Mit meinem Diener Moes Verhulte sich jedoch anders, im ist mein Gesamtes Hauswesen anvertraut. 8. Ich sprech von Mund zu Mund mit ihm, afen und nicht in Ratzeln, denn schaut die Gestalt des Herrn. Warum hat euch also nicht geschüt, schlecht über meinen Diener Moes zu reden? 9. Daraufhin entbrannte der Zorn des Herrn gegen sie, und zog sich zurück. 10. Als die Wolk vom Zeltwich, word mir jam augenblicklich aussatzig, weiss wei schnee. Als Aaron sich er zuwandt, stellte er fest, dass sie vom Aussatz befallen war. 11. Da bat Aaron Moes, ach, mein Herr, lass uns nicht die Strafe für unsere törichte Handlung und unsere Sünde Trajan. 12. Lass sie nicht wei ein totes kind wer denn, dessen Fleisch bereits sehr hafte verwist ist, wenn es aus dem Mutterleib kommt. 13. Moes rief daraufhin zum Herrn und fleht, ach, Herr, heile sie doch wieder. 14. Der Herr antwortet Moes, wenn er Vater o eines gesicht gespuckt hat, must sie sich dann nicht sieben Tage lang schamen. Sie soll sieben Tage lang außerhalb des Lagers isoliert bleiben, danach darf sie wieder aufgenommen werden. 15. Foldich word mir jam sieben Tage lang außerhalb des Lagers isoliert. Das Volk setzte sein Reis jedoch nicht fort, bever mir jam wieder in die Gemeinschaft aufgenommen worden war. 16. Anschließend brach das Volk von Hazroth auf und schlug sein Lager in der Wüst Paran auf.